1. Als der Herr Erfa, das die Pharisäer gehört hatten, Jesus gewinn und torf mehr Jünger als Johannes. 2. Obwohl Jesus nicht selbst torfte, sondern sein Jünger dies taten. 3. Verlies Judah und kehrte nach Galilä zurück. 4. Auf seinem Weg musste jedoch Samarien durch queren. 5. So kam in ein Samaritisch Stadt namen Sichar, die nahe dem Feldlag, welch Jacob seinem Sohn Joseph gegeben hat. 6. Dort befand sich Jacobs Brunnen, Jesus, müde von der Reise, setzte sich daher in den Brunnen, es war ungefähr die sechste Stund. 7. Ein Frau aus Samarien kam, im Wasser zu schopfen, und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. 8. Den sein Jünger waren in die Stadt gegangen, Lebensmittel zu kaufen. 9. Die Samaritische Frau fragte in der Aufhin, why are als Jude von eine Samariterin, wasser zum Trinken verlingen kon, die Juden ablicherweise keenen Umgang mit Samaritan pflegten. 10. Jesus antwortet when du die Gabe Gottes kennen wordest und wustest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so wordest du in bitten, und word dir lebendiges wasser geben. 11. Die Frau erwidert, Herr, du ist keenen Eimer, und der Brunnen ist tief, woher willst du dann dieses lebendige wasser haben? 12. Bist du etwa größer als unser Vater Jacob, der uns diesen Brunnen gab und selbst der Raustrank, ebenso wie sein Sohn und sein Herden. 13. Jesus entgegnet jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird ernüt durst bekommen. 14. Wer jedoch von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben wird niemals wieder durst empfinden, vielmehr wird das von mir gegeben Wasser in ihm zu einer Quelle werden, die ewiges Leben spendet. 15. Die Frau batin, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich weder durst bekomme noch higher herkommen muss, zu schopfen. 16. Sagt zu ger, ruf deinen Mann und komm higher her zurück. 17. Die Frau antwortet, ich habe keinen Mann, Jesus bestätigt, du hast die Wahrheit gesagt, dass du keinen Mann hast. 18. Denn du hattest fünf Männer, und denn du jetztest, ist nicht dein Mann, darin hast du die Wahrheit gesprochen. 19. Die Frau erkannte, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 20. Unser Vater haben auf diesem Berg angebetet, und sagt, dass Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten soll. 21. Jesus erklärt glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, in der den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. 22. Betetten, was nicht kennt, wohin gen betenen, was kennen, die das Heil von den Juden ausgeht. 23. Doch die Stund kommt und ist bereits die, in der die Warren anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, den der Vater such solche anbeter. 24. Gott ist Geist, und diegenigen, die in anbeten, müssen in im Geist und in der Wahrheit anbeten. 25. Die Frau sagt zu ihm eich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn kommt, wird uns als verkünden. 26. Jesus offenbart eich bin es, der mit dir spricht. 27. In diesem Moment kamen sein Jünger zurück und wunderten sich, dass mit einer Frau sprach, jedoch fragte keiner, was willst du, oder warum sprichst du mit 28. Daraufhin ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, ging in die Stadt und berichtete den Leuten. 29. Kommt und seht einen Mann, der mir als gesagt hat, was ich getten habe. Konnt er wirklich der Christus sein? 30. Sie verließen die Stadt und machten sich auf den Weg zu ihm. 31. In der Zwischenzeit beten in die Jünger, Rabbi, ist etwa zu 32. Aber erwidert ihnen, ich habe ein Speis zu essen, die nicht kennt. 33. Die fragten sich die Jünger gegenseitig, hat ihm den jemand etwas zu essen gebracht. 34. Jesus erklärt ihnen daraufhin, sein Nahrung bestehe darin, den Willen dessen zu erfüllen, der ihn gesandt hat, und dessen Werk zu wollenden. 35. Sagt nicht, es sind noch vier Monate bis zur Ernte? Seht, ich sage Duke, hebt ihr Augen auf und schaut die Felderen. Why sie sind zur Ernte? 36, schon jetzt empfangt der Schnitter seinen Lohn und sammelt frucht für das Uige Leben, damit der Samen und der Schnitter sich gemeinsam freuen können. 37, denn hier bewahrheitet sich das Sprichwort, eine Saat und ein ander erntet, 38. Ich habe auch ausgesandt, zu ernten, wofür nicht gearbeitet hat, ander haben die Arbeit getan und aside in ihr Arbeit eingetreten, 39. Viel Samariter aus Genestad glaubten in aufgrund der Aussage der Frau, die besucht, er hat mir als gesagt, was ich getan habe, 40. Als die Samariter zu ihm kamen, beten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb dort zwei Tage. 41, und noch viel mehr Menschen kamen zum Glauben aufgrund seines eigenen Worts, 42. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr nur wegen deiner Rede, denn wir haben in selbst gehört und wissen nun, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, 43. Nach diesen zwei Tagen zog von dort weiter nach Galila. 44, denn Jesus hat selbst bekräftigt, dass ein Prophet in seiner Heimatstadt keine Anerkennung findet. 45, als er jedoch nach Galila kam, nahmen in die Galiläer auf, die sie als gesehen hatten, was er waren des Fests in Jerusalem getan hat, den auch sie waren zum Fest gekommen. 46, so kam wieder nach Cana in Galila, wo das Wasser in Wein verwandelt hat. In Capernaum gab es einen Königlichen Bein 10, dessen Sohn krank war. 47, als dieser hort, dass Jesus aus Juda nach Galila gekommen war, Jing zu ihm und bat in dringend, herab zu kommen und seinen Sohn zu heilen, da dieser im Sterben lag. 48, Jesus erwidert ihm, wenn nicht sehen und Wunder seht, werdet nicht glauben, 49. Der Königlich beinte Flätinen, Herr, komm herab, ich mein Kind stirbt, 50. Jesus sagt zu ihm, geh, dein Sohn lebt, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und machte sich auf den Weg. 51. Bereits auf dem Heimweg begegneten im sein Diener und berichteten, dass sein Neb lebe. 52. Da erkundigte sich bei ihnen nach der Stund, in der es im besser gegangen war. Sie antworteten ihm, gestern am die siebte Stund which das Fieber von ihm, 53. Der Vater erkannte, dass dies genau die Stund war, in der Jesus zu ihm gesagt hat, den Sohn lebt, daraufhin glaubte in sein ganzes Haus. 54. Dies war das zweite Zeichen, das Jesus tat, nachdem von Juda nach Galila gekommen war.